Oh, sie spielen mein Lied, oh ja, sie spielen mein Lied. Und wenn man mein Lied hier spielt, machen alle Leute, sagen kein Wort mehr, hören nur auf das schöne Klavier. Die Bläser, das Holz, ich sage es voll stolz, jede dieser Töne ist geschrieben von mir. Oh, sie spielen mein Lied und alle summen schon mit. Die beiden dort wollten gehen, sie bleiben stehen, denn sie hören mein Lied. Erst dachte ich, dieses Etablissement hätte viel zu viel Lack, doch sie zeigen Geschmack, denn sie spielen noch immer mein Lied. Es ist kaum mehr als 3 Jahre her, da wurde es geboren an dem Piano. Bei meiner Ehe teile ich ihnen mit, schon damals wusste ich, das wird ein ganz großer Hit. Oh, sie spielen mein Lied, oh Mann, ich werd doch verrückt. Auch wenn wir beide jetzt gehen, so weiß ich doch, sie werden spielen. Oh, ich kann's fühlen, denn sie spielen. Oh ja, sie spielen mein Lied.